Herzlich willkommen bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Dreimal schon haben wir von der Chronologie der Nötigung berichtet. Drei Akte davon haben wir gehört in den letzten Jahren. Es geht um die sogenannte Euro-Schuldenkrise. Im ersten Akt ging es darum, wie Deutschland Europa zu erziehen trachtet. Im zweiten Akt um die Installation der Technokraten. Und im dritten Akt von der Agenda 2010 zu Europa 2020. Mit der Chronologie der Nötigung sind wir mittlerweile im Sommer 2012 angekommen und zeichnen heute die Monate Juli bis September 2012 nach. Dazu gibt es Kommentare, Reportagen und Analysen diverser Autoren. Zwei Kommentare von Jörn Schulz darunter. Außerdem Beiträge von Matthias Lehnert, Katrin Dingler, Thorsten Mense, Fabian Westhofen, Ralf Hess und vor allem Beiträge, vier Stück, vom Chronisten der Krise Anton Landgraf. Wir sind also im Juli 2012 für die nächsten zwei Stunden. So unbeliebt wie derzeit war Deutschland in Europa vermutlich zuletzt vor 70 Jahren. Das britische Magazin The New Statesman bezeichnete Angela Merkel kürzlich als die gefährlichste deutsche Führerin seit Hitler. In spanischen, italienischen und griechischen Zeitungen fallen die Vergleiche zumeist nicht schmeichelhafter aus. Doch wirklich bedrohlich müssen für die Bundeskanzlerin die Äußerungen von Anton Börner wirken. Die Stimmung gegenüber Deutschland kippt und ist deutlich kälter geworden, klagte der Präsident des Verbandes der deutschen Exporteure in der Wirtschaftswoche. Man geht nicht gern in ein Geschäft, wenn man den Verkäufer unsympathisch findet. In fast allen Euro-Staaten wird die rigorose Sparpolitik der Bundesregierung für die katastrophale wirtschaftliche Entwicklung in Europa verantwortlich gemacht. Kurz vor dem Gipfeltreffen der Euro-Länder in Brüssel schwor Merkel pathetisch, es werde keine Euro-Bonds geben, solange ich lebe. Dies trug vermutlich nicht dazu bei, die Stimmung zu verbessern. Ein Scheitern des Gipfels schien beinahe unausweichlich. Umso größer war die Überraschung, als die eiserne Kanzlerin in Brüssel in wesentlichen Punkten nachgeben musste. Italiens Ministerpräsident Mario Monti konnte gemeinsam mit seinem spanischen Amtskollegen Mariano Rajoy durchsetzen, dass die europäischen Rettungsfonds künftig in flexibler und effizienter Weise genutzt werden können, wie es in der Abschlusserklärung des Gipfels heißt. Demnach können Spanien und Italien Unterstützung vom Euro-Rettungsfonds bekommen, ohne, wie bisher üblich, mit der sogenannten Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds strenge Reformauflagen auszuhandeln. Marode Banken in Spanien und Italien können außerdem künftig direkte Hilfszahlungen aus dem Euro-Rettungsschirm erhalten. Finanzielle Hilfe ohne genaue Auflagen und strikte Kontrolle galt der deutschen Regierung bislang als direkter Weg ins fiskalische Desaster, nämlich als gemeinschaftliche Haftung auf Kosten Deutschlands, deren Ende gar nicht abzusehen sei. Konservative Kommentatoren und selbst einige Politiker der Regierungskoalition bemühten daher düstere Verschwörungsszenarien, um die Brüsseler Beschlüsse zu erklären. Es wurde ein Kesseltreiben veranstaltet. Um an unser Geld zu kommen, hat man Deutschland imperiale Gelüste vorgeworfen und uns den Hass der Völker prophezeit, raunte Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Auf Merkel sei mehr Druck ausgeübt worden, als je ein deutscher Kanzler nach dem Krieg habe aushalten müssen. Auch Grüne und Sozialdemokraten hätten demnach beinahe Vaterlandsverrat begangen, weil sie zumindest indirekt die Politik der Südeuropäer unterstützten. Schließlich hatten beide Parteien vor dem Gipfel klargemacht, dass sie dem Fiskalpakt und dem dauerhaften Rettungsschirm ESM im Bundestag nur dann zustimmen würden, wenn ein europäischer Wachstumspakt zustande käme. In Brüssel hatte sich Italiens Ministerpräsident Monti geweigert, den Pakt zu unterzeichnen, solange es von deutscher Seite keine Zugeständnisse gäbe. Bundeskanzlerin Merkel befand sich damit in einer paradoxen Situation. Um die Zustimmung für einen Pakt zu erhalten, der sie eigentlich gar nicht interessierte, musste sie Kompromisse eingehen, die sie zuvor strikt abgelehnt hatte. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob Merkel tatsächlich Opfer einer südeuropäischen Verschwörung geworden ist oder ob eine solche Legendenbildung nicht vornehmlich dazu dient, die Verantwortung für unliebsame Entscheidungen abzuwälzen, die ohnehin gefallen wären. Die Entwicklung zeigte in diesen Wochen jedenfalls deutlich, dass ohne Änderungen im Krisenmanagement der Euro direkt in die Hölle fährt, wie es Mario Monti undiplomatisch formulierte. Die Zinsen für südeuropäische Staatsanleihen erreichten ein Niveau, das für die betroffenen Länder nicht mehr finanzierbar war. Insbesondere erwies sich die Hilfe für die maroden spanischen Banken, die erst Anfang Juni beschlossen worden war, als wirkungslos. Nach dem bisherigen Prinzip musste der spanische Staat die entsprechenden Kredite beantragen, um sie dann an die Banken weiterzuleiten. Weil dadurch das Staatsdefizit weiter anstieg, wurde Spaniens Kreditwürdigkeit herabgestuft. Rajoys Regierung drohte die akute Zahlungsunfähigkeit. In Brüssel deutete er an, dass seine Regierung die Beamtengehälter nicht mehr lange zahlen könne. Als Ausweg wäre ihm nur noch geblieben, Hilfe aus dem Europäischen Rettungsfonds zu beanspruchen. Dessen Kapazitäten reichen aber höchstens noch für Spanien. Käme Italien hinzu, wäre die Währungsunion gescheitert. In diesem Land neutralisieren die zusätzlichen Zinskosten für neu aufgenommene Staatsanleihen mittlerweile alle Wirkungen, die durch die rigiden Sparmaßnahmen der Regierung Monti erzielt wurden. Ohne handfeste Verhandlungserfolge in Brüssel, so viel war bereits vor dem Gipfel klar, wäre Monti, wie auch Rajoy, wohl nicht mehr lange im Amt geblieben. Die beiden konservativen Politiker stehen Merkel ideologisch nahe. Mit wem sollte ihr überhaupt noch eine gemeinsame Europolitik gelingen, wenn nicht mit ihnen? In Italien wurde Montis Erfolg begeistert gefeiert. Dass die Regierung in Rom Massenentlassungen in der öffentlichen Verwaltung und drastische Kürzungen im Gesundheitswesen plant, geriet dabei fast zur Nebensache. Von einer Abkehr von der bisherigen Politik unter dem Motto Kontrolle vor Haftung, die Merkel so vehement wie beratungsresistent vertritt, kann zudem keine Rede sein. Eine direkte Hilfe für Banken wird es erst geben, wenn eine europäische Kontrollbehörde unter Aufsicht der EZB eingeführt ist. Zudem kommt Merkel durch den Brüsseler Kompromiss ihrem eigentlichen Ziel deutlich näher: der Durchsetzung des Fiskalpaktes in der Eurozone. Dieser sieht ein Reglement vor, das keine Troika jemals in den entsprechenden Ländern durchsetzen könnte. Italien müsste demnach beispielsweise innerhalb weniger Jahre seine Staatsverschuldung von fast 2 Billionen Euro halbieren. Und Selbst wenn Merkel gegen wachsenden Druck von außen kämpfen muss, so kann sie sich zumindest zu Hause einer loyalen Opposition erfreuen. In grundsätzlichen Fragen wie der des Fiskalpakts kann sie auf Grüne und Sozialdemokraten zählen. Das haben die Abstimmungen im Bundestag und im Bundesrat gezeigt. Auch in anderer Hinsicht ist die Aufregung über die neuen Vereinbarungen schwer nachvollziehbar. In Deutschland scheint man sich eher davor zu fürchten, anderen Staaten Sicherheiten zu bieten, als vor einem Ende der Eurozone. Schließlich handelt es sich bislang bei den geleisteten Hilfen in erster Linie um grundsätzliche Zusagen und weniger um Geld, das tatsächlich fließt. Wie selbst Wirtschaftsminister Rösler Anfang der Woche sagte. Scheitert der Euro, dann hätte Deutschland aber tatsächlich katastrophale Folgen zu befürchten. Nach wie vor gehen etwa 60% der deutschen Exporte ins europäische Ausland. Die sinkende Wirtschaftskraft in den meisten anderen EU-Staaten ist daher auch ein Problem für die Bundesregierung. Wenn sich an der dramatischen Situation nichts ändert, dann werden die Folgen bald auch in Deutschland deutlicher zu spüren sein. Merkel hat auf diese Entwicklung reagiert. In Brüssel hat sie gezeigt, dass sie kurzfristig flexibel genug ist, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Auf den Straßen rund um die Plaza Urquinaona im Zentrum Barcelonas ist kein Durchkommen mehr. Von allen Seiten strömen die Menschen auf den Platz. Mitglieder der beiden großen Gewerkschaften CCOO und UGT, die zu der Demonstration aufgerufen haben, stehen mit ihrem Fronttransparent eingekesselt in der Menschenmasse. Aus einem Lautsprecher schallt die Internationale, selbstverständlich auf Katalanisch. Zwei ältere Gewerkschafter ziehen eine selbstgebastelte Kanone hinter sich her. Immer wieder hallt das Knallen von Böllern durch die Straßen. Als sich die Masse in Bewegung setzt, läuft eine Gruppe von etwa 100 Demonstranten mit Helmen vorne weg und zündet unter dem Applaus der Massen Feuerwerkskörper und Rauchbomben. Wie in vielen anderen Städten Spaniens haben sich auch in Barcelona die Feuerwehrmänner an die Spitze der Krisenproteste gesetzt. Die Wut der spanischen Bevölkerung hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Eine Woche nachdem Ministerpräsident Mariano Rajoy von der konservativen Volkspartei Partido Popular das jüngste und bisher rigideste Sparpaket verkündet hat, sind in über 80 Städten Spaniens Hunderttausende auf die Straßen gegangen. In Barcelona sprachen die Organisatoren von 400.000 Demonstranten. Hände hoch, das ist ein Überfall. Und Sie vertreten uns nicht, waren die beliebtesten Parolen. Das Vertrauen in das politische System ist verschwunden. Die Wut paart sich mit Zynismus. In Krisenzeiten entstehen die besten Ideen, steht auf dem T-Shirt eines Demonstranten. Daneben ist eine Guillotine abgebildet. €65 Milliarden will die konservative Regierung mit dem weiteren Abbau des Sozialstaates in den kommenden 2,5 Jahren einsparen. Nachdem Mitte Juli 2012 die Europäische Union ihre Bedingungen für die Zahlung von €100 Milliarden an die spanischen Banken bekannt gegeben hatte, trat Rajoy einen Tag später vor den Kongress und verkündete die neuen Kürzungspläne. Besonders hart trifft es diesmal die öffentlich Angestellten, die länger arbeiten müssen und kein Weihnachtsgeld mehr bekommen. Auch das Arbeitslosengeld wird erneut gekürzt. Die wohl unpopulärste Maßnahme ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 18% auf 21%. Zudem wird ab den nächsten Kommunalwahlen die Anzahl der Abgeordneten um ein Drittel verringert. Ein anschauliches Beispiel dafür, dass nicht die demokratischen Strukturen über das Kapital bestimmen, sondern umgekehrt. Demokratie ist ein Luxus, den sich Spanien derzeit nicht mehr leisten kann. Daran lässt auch Rajoy kaum einen Zweifel, der bei jeder Gelegenheit betont, dass er gegen seinen Willen handle, aber keine andere Wahl habe. Wir Spanier sind an einem Punkt angelangt, an dem wir uns nicht mehr aussuchen können, ob alles so bleiben soll oder wir Opfer bringen. Diese Freiheit haben wir nicht. Im Gegensatz dazu steht das arrogante Verhalten vieler Abgeordneter der regierenden Volkspartei. Bei der Verkündung des Sparpakets kommentierten diese jede Kürzung mit lautem Applaus und zustimmenden Rufen. Als Rajoy gerade erläuterte, welcher Teil der Reform die Arbeitslosen treffen wird, rief Andrea Fabra, Abgeordnete des Partido Popular, «Que se jodan!» sinngemäß «Die können mich mal!» in den Plenarsaal. Das drückt besonders gut das derzeitige Verhältnis der politischen Führung Spaniens zur Bevölkerung aus. «Que se jodan!» wurde noch am gleichen Tag auch der Hashtag der spontanen Proteste gegen die neuen Kürzungen. Seitdem vergeht kein Tag, an dem nicht hunderte Menschen in der Madrider Innenstadt demonstrieren und Straßen blockieren. Die Proteste waren bereits einen Tag zuvor wieder in Schwung gekommen, als der Schwarze Marsch der Bergarbeiter in der Hauptstadt angekommen war. Bergleute befinden sich seit fast 2 Monaten in Asturien, Leon und weiteren Provinzen im Streik und kämpfen vielerorts äußerst militant für die Minen, die durch Kürzungen der Subventionen für den Kohleabbau von der Schließung bedroht sind. Die Bilder der Streiks erinnern an vergangene Zeiten. Vermummte alte Männer stehen hinter Barrikaden aus brennenden Autoreifen und halten die Polizei mit Zwillen und selbstgebastelten Raketenwerfern auf Abstand. Ende Juni hatten sie sich auf den Weg nach Madrid gemacht, wo sie bei ihrer Ankunft vor 2 Wochen von Tausenden Empörten empfangen wurden. Die Demonstration wurde gegen Ende von der Polizei mit Knüppeln und Gummigeschossen angegriffen. Bilder von blutüberströmten Demonstrantinnen und verletzten Senioren gingen durch die Medien. Einen Tag später stellte Rajoy die neuen Einschnitte vor und goss damit weiteres Benzin auf die Straßen, wie es Cayo Lara vom Parteienbündnis Vereinigte Linke ausdrückte. Die Antwort der führenden Gewerkschaften war entsprechend kämpferisch. Sie wollen das Land in den Ruin treiben. Wir müssen das verhindern. Wir sind mehr als sie, lautete das Motto der gemeinsamen Demonstration in Madrid. Für September ist bereits der nächste Generalstreik angekündigt. Die Gegend um das Kongressgebäude in der spanischen Hauptstadt gleicht einem Sperrgebiet. 2 Meter hohe Zäune, hinter denen hunderte Polizisten die Volksvertreter abschirmen. Auch unter den Parlamentariern führt dies zu Unmut. Nicht die Bevölkerung ist unser Feind, sondern die Spekulanten sind es, befand die Vereinigte Linke und forderte gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei die Regierung auf, die Zäune abzubauen. Ohne Erfolg. Da die jüngsten Kürzungen vor allem Angestellte des öffentlichen Dienstes treffen, wächst selbst unter den Kolleginnen und Kollegen der Aufstandsbekämpfungseinheit der Polizei die Unzufriedenheit. In der Nacht vor den Großprotesten vergangener Woche wurden auf einem stark gesicherten Polizeiparkplatz bei knapp 100 Einsatzfahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizeigewerkschaft distanzierte sich von der Tat, erklärte aber zugleich, dass sie, sofern die Verantwortlichen aus den Reihen der Polizei stammen sollten, jegliche juristische Unterstützung übernehmen werde. Zuletzt stellte sich sogar das Militär hinter die Proteste. Auch ihre Toleranz habe Grenzen, erklärte die Soldatenvereinigung AUME und betonte, dass die Militärangehörigen nicht mit verschränkten Armen dastehen werden, während man uns für etwas bezahlen lässt, das nicht wir gemacht haben. Diese Parteinahme hat großen symbolischen Wert, denn historisch war in Spanien stets das Militär der Protagonist gesellschaftlicher Umbrüche, zum Guten wie zum Schlechten. Und es stellt sich die Frage, wer die konservative Regierung noch verteidigen soll, sollte es tatsächlich zu ernsthaften sozialen Unruhen kommen. treu, dessen Krisenpolitik erwartungsgemäß seinen Versprechen vor der Wahl widerspricht, verliert auch in den eigenen Reihen an Rückhalt. Einer Umfrage der Tageszeitung El País zufolge können selbst unter den Wählerinnen und Wählern der konservativen Volkspartei 2/3 die jüngsten Proteste nachvollziehen. Die Bilanz der 4-jährigen Krisenpolitik ist katastrophal. Die Arbeitslosigkeit stieg von 8 auf derzeit 24%. Allein zwischen 2007 und 2010 sind über 2 Millionen Menschen offiziell in die Armut abgerutscht. Im Schnitt werden täglich 510 Wohnungen zwangsgeräumt, Tendenz steigend. Zugleich nimmt die soziale Ungleichheit zu. Mit der Schocktherapie der EU wird sich die soziale Lage weiter verschlechtern. Zu Recht wird in vielen Zeitungen darauf hingewiesen, dass die deutsch-europäische Spardoktrin bisher nirgendwo Erfolg gezeitigt hat. Auch in Spanien beruhigen sich die Märkte trotz Bankenrettung und drastischer Einsparungen nicht, ganz im Gegenteil. Ende vergangener Woche brach der spanische Leitindex an der Madrider Börse um fast 6% ein. Kurz zuvor war bereits die Risikoprämie für spanische Anleihen zum ersten Mal über die 600-Punkte-Marke gestiegen und die 10-Jahres-Rendite hat die kritische Marke von 7% überschritten. Nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds wird Spanien nicht vor 2014 aus der Rezession herauskommen. Der IWF würdigte zwar auch die drastischen Sparmaßnahmen der spanischen Regierung, betonte aber zugleich, dass sie unzureichend seien. Es wird erwartet, dass nach den spanischen Banken bald auch das ganze Land unter den Rettungsschirm der EU muss. Nach Meinung vieler Spanierinnen und Spanier ist die ökonomische Souveränität bereits jetzt eine Illusion. Spanien sei nur noch ein armer Außenbezirk von Berlin, war auf der Seite der Bewegung 15M zu lesen. In der Tageszeitung La Vanguardia wurde die europäische Krisenpolitik als Wiederbelebung der Brezhnev-Doktrin der begrenzten Souveränität bezeichnet. Nur dass diesmal Banken anstelle von Panzern eingesetzt würden. Die düsteren Aussichten erzeugen unter den Menschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Weiterhin werden vielerorts Zwangsräumungen kollektiv verhindert. Die Ärztevereinigung gab bekannt, dass sie sich der Anweisung, illegalisierte Migrantinnen und Migranten nur noch in Notfällen zu behandeln, eine weitere Sparmaßnahme, widersetzen werde. Bei den Protesten sind Menschen aus nahezu allen Schichten, Alters- und Berufsgruppen auf den Straßen unterwegs. Zu den Großdemonstrationen hatten in ungewohnter Einigkeit sowohl die großen als auch anarchosyndikalistische Gewerkschaften sowie die Protestnetzwerke 15M und Echte Demokratie jetzt aufgerufen. Letztere zeichnen sich zwar weiterhin vorrangig durch die betonte Inhaltslosigkeit ihrer Empörung aus und bieten altbekannte Krisenerklärungsmuster, in denen von der parasitären politischen Kaste und einer allmächtigen globalen Finanzoligarchie die Rede ist. Um politische Analysen geht es den spanischen Demonstrierenden aber derzeit nicht. Angesichts der permanenten Angriffe auf Rechts- und Sozialstaat, sowohl im Kongress als auch auf der Straße, steht die Wiederherstellung sozialer und demokratischer Mindeststandards auf der Tagesordnung. Juli 2012. In Krisenzeiten sinkt nicht nur der Kurswert vieler Aktien, sondern auch der mancher Ökonomen. So ist nur noch selten von den 5 Weisen die Rede, wenn es um den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht. Wer sehr gutwillig ist, mag nun glauben, es erscheine angesichts des völligen Versagens der Ökonomen in der Krise, nun selbst wirtschaftsliberalen Journalisten unpassend, von Weisen zu fabulieren. Doch sind wohl andere Gründe ausschlaggebend dafür, dass dem nun erschienenen Gutachten des Sachverständigenrats zur Euro-Krise kaum Beachtung geschenkt wurde. Die Ignoranz ist zwar inhaltlich berechtigt, denn das Gutachten nach dem EU-Gipfel Zeit für langfristige Lösungen nutzen, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Angela Merkel hat recht. Da die Gutachter auf Vorschlag der Regierung vom Bundespräsidenten ernannt werden, ist ein solches Urteil nicht verwunderlich. Immerhin widmen wenigstens sie sich der von Joachim Gauck gestellten Aufgabe, der nach Belehrungen lechzenden Bevölkerung ausführlich zu erklären, warum Merkel recht hat. Aber wer will das schon so genau wissen? Die Zeit der Weisen ist vorbei. Weise krakeelen nicht. Der Sachverständigenrat ist das ZDF unter den Wirtschaftsinstituten, ein klassisches öffentlich-rechtliches Gremium. Formal unabhängig, aber staatstragend produzierte es soliden Common Sense, ohne dass man befürchten musste, jemand würde dort mal eine originelle oder gar kritische Idee vortragen. Das ist öde, gewiss. Aber die nun einsetzende Sarrazinisierung der Wirtschaftswissenschaften kann nicht als Fortschritt betrachtet werden. Seit Thilo Sarrazin bewiesen hat, dass ein ehemaliger Finanzbeamter mit strunzlangweiligen Büchern zum populären Bestsellerautor werden kann, wenn er nur eifrig genug Ressentiments reproduziert, fühlen sich auch andere Ökonomen zum Krakeelen berufen. So kam Hans-Werner Sinn, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, den fünf Weisen mit seinem Aufruf zum Protest gegen die Beschlüsse des jüngsten Euro-Gipfels um einen Tag zuvor. Beim Gipfel sei es den Südländern nur darum gegangen, an unser Geld zu kommen, erläuterte Sinn, und das gelte es zu verhindern. Fast 200 Ökonomen haben den Aufruf unterschrieben, mittlerweile gibt es aber auch einen Gegenaufruf. Und einige besonders flexible Wirtschaftswissenschaftler haben beide unterzeichnet. In jeder Wissenschaft gibt es so etwas wie einen Common Sense. Auf diesen muss man in der Ökonomie nicht viel geben. Bemerkenswert ist jedoch, dass Wirtschaftswissenschaftler in aller Welt fast einhellig Merkels rigide Sparpolitik kritisieren, während die deutschen Ökonomen darüber streiten, ob die Kanzlerin nicht noch viel rigider sein sollte. Eine Debatte in solcher ideologischer Abgeschiedenheit leistet man sich ansonsten nur noch in Nordkorea. Aus Verzweiflung tranken einige von uns sogar mehr Wasser, berichtet Abbas Satong. Sie sind einer nach dem anderen vor meinen Augen gestorben. In der Nacht auf den 27. Juni 2012 war er mit 55 anderen Menschen, Flüchtlingen aus Eritrea, Somalia und dem Sudan, in der libyschen Hauptstadt Tripolis in ein Schlauchboot gestiegen, um nach Italien zu gelangen. Nach wenigen Tagen hatten sie schon fast die italienische Küste erreicht, wurden aber vom Wind wieder auf das offene Meer getrieben. Dort fuhr das Boot fast 2 Wochen umher, viele der Insassen verdursteten. Irgendwann war der Sprit aufgebraucht und eines Abends begann das Boot Luft zu verlieren. Es kenterte, alle ertranken, bis auf Saton, der es schaffte, sich an Teile des Bootes und an einen Benzinkanister zu klammern. Eine ganze Zeit lang muss er einsam auf dem offenen Meer umhergetrieben sein, bis er von Fischern entdeckt und von der tunesischen Küstenwache gerettet wurde. Abbas Satong war vor der Militärdiktatur in Eritrea zunächst nach Libyen geflüchtet. An Bord des Bootes waren sein älterer Bruder und 2 Schwestern, auch ihren Tod musste er mit ansehen. Mindestens 12.000 Flüchtlinge sind nach Schätzungen von Hilfsorganisationen seit den 90er Jahren bei dem Versuch ums Leben gekommen, über das Mittelmeer oder den Atlantik in eine Stadt der Europäischen Union zu gelangen. Jede Woche wagen zahlreiche Menschen die lebensgefährliche Überfahrt, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Während die Toten im Mittelmeer in den europäischen Medien wahlweise als tragische Opfer der Natur gewalten oder als Ausdruck eines bedrohlichen Ansturms auf die europäischen Grenzen dargestellt werden, sind sie in Wahrheit die Opfer bewusster migrationspolitischer Entscheidungen auf europäischer Ebene. Ein wichtiges Element der europäischen Migrationskontrolle ist die restriktive Visapolitik. Legale Einreisemöglichkeiten nach Europa existieren für Flüchtlinge nicht. Politische Verfolgung und erst recht wirtschaftliche Gründe genügen nicht, um bei der Botschaft eines europäischen Staates ein Visum zu bekommen. Die politischen Umbrüche in den arabischen Ländern 2011 haben die Aufnahmebereitschaft der europäischen Staaten nicht vergrößert. Aber die Zahl der schutzsuchenden Menschen hat sich erheblich erhöht. Nach Beginn des Bürgerkrieges in Libyen waren Hunderttausende nach Tunesien geflüchtet, unter ihnen auch zahlreiche Menschen, die aus subsaharischen Staaten geflüchtet waren oder als Arbeitsmigranten in Libyen gelebt hatten. Mehr als 3000 leben seit einem Jahr in einem Flüchtlingslager des UN-Flüchtlingskommissariats in der Nähe der libyschen Grenze, und warten auf eine Aufnahme durch einen europäischen Staat. Doch das sogenannte Resettlement-Programm, das vom Europäischen Flüchtlingsrat organisiert wird, läuft nur sehr schleppend. Zwar sind knapp 2.800 Menschen, die dort leben, im vergangenen und in diesem Jahr als Flüchtlinge anerkannt worden, viele Staaten zögern jedoch. Deutschland möchte gerade einmal 200 Flüchtlinge aufnehmen. So sind viele wieder nach Libyen aufgebrochen, um per Boot nach Europa zu gelangen. Die Zahl der Toten im Mittelmeer ist seit den Umbrüchen in Nordafrika so hoch wie nie zuvor. Im Jahr 2011 sind mindestens 1.500 Menschen hier ums Leben gekommen. Viele Todesfälle wären auch deshalb vermeidbar gewesen, weil das Mittelmeer während des Krieges in Libyen sehr gut überwacht war. Eine exemplarische Untersuchung des Europarates, die nun veröffentlicht wurde, kommt zum Ergebnis, dass die NATO mitverantwortlich für den Tod von 63 Flüchtlingen ist, die im Frühjahr 2011 auf dem Weg von Libyen nach Italien verdursteten. Die NATO habe es trotz Kenntnis der Seenotlage unterlassen, das Boot zu retten, so der Bericht. Staatliche und private Schiffe sind verpflichtet, Menschen aus Seenot zu retten. Allerdings wird diese Pflicht nicht gerne erfüllt, wenn es um Flüchtlinge geht. Die Staaten wollen nicht für die Asylanträge der Flüchtlinge zuständig sein. Privaten Kapitänen droht im schlimmsten Fall eine Strafverfolgung wegen Schlepperei. Die europäische Migrationskontrolle konnte sich jahrelang auf die Unterstützung der autoritären Regimes in Nordafrika verlassen. Die dortigen Umbrüche haben nur kurzzeitig zu einer Veränderung geführt. Nach dem Sturz des tunesischen Diktators Ben Ali konnten tausende Menschen das Land Richtung Europa verlassen. Auch Gaddafi gab nach dem Beginn der NATO-Angriffe die Küste für Flüchtlingsboote frei. Etwa 30.000 Bootsflüchtlinge landeten bis April 2011 auf der italienischen Insel Lampedusa. Die EU-Staaten setzten die neuen Regierungen jedoch schnell unter Druck. Legale Einreisemöglichkeiten für deren Staatsangehörige könne es nur dann geben, wenn sich die Staaten zu einer Eindämmung der illegalen Migration und zu einer wirksamen Rückkehrpolitik bereit erklärten. Im April 2012 haben Italien und Libyen ein neues Abkommen geschlossen. Dabei geht es wiederum um die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der illegalen Migration. Libyen hat weiterhin weder die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, noch ein ansatzweise funktionierendes Asylsystem aufgebaut. Zwar hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil die Rückschiebung von Flüchtlingen auf hoher See durch italienische Schiffe nach Libyen für menschenrechtswidrig erklärt und damit klargestellt, dass das Mittelmeer kein rechtsfreier Raum ist. Erstens ist jedoch fraglich, ob die beiden Staaten nicht dennoch weiterhin derartige Operationen vollziehen. Zweitens kann das Urteil dazu führen, dass die europäischen Staaten noch mehr auf dem Territorium und in den Hoheitsgewässern der nordafrikanischen Staaten tätig werden oder die exekutiven Aufgaben den nordafrikanischen Staaten überlassen, um sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Die geografische und institutionelle Auslagerung ist ohnehin ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Grenzregimes. Libysche Behörden berichteten jüngst, 430 Flüchtlinge von einer Überfahrt abgehalten zu haben. Mit Tunesien hatte Italien bereits im April 2011 ein neues Rückübernahmeabkommen geschlossen. Zudem erhält der tunesische Staat Unterstützung der EU bei der Sicherung seiner Küsten. Und auch er weiß dies zu nutzen. Wie das tunesische Innenministerium berichtet, konnten im Monat Juni 13 Ausreiseversuche Richtung Europa verhindert werden. Zugleich ist die europäische Grenzschutzagentur Frontex nach wie vor mit der Operation Hermes vor der tunesischen Küste aktiv, um die Überfahrt von Migranten zu unterbinden. Gemeinsam mit dem spanischen Grenzschutz organisiert Frontex daneben eine bereits seit Jahren laufende Operation mit dem Namen Hera in den Hoheitsgewässern von Mauretanien und Senegal, um mit Schiffen und Helikoptern die Ausreise auf die Kanarischen Inseln zu unterbinden. Seit einer Änderung der Rechtslage 2011 wird Frontex zudem noch stärker in die Auslagerung des Grenzschutzes eingebunden und entsendet sogenannte Verbindungsbeamte in Staaten außerhalb der EU, um die dortigen Grenzschutzbeamten auszubilden und die frühzeitige Migrationsabwehr zu forcieren. Wegen der effektiven Kontrolle vor Spanien und Italien sowie aufgrund der erhöhten Flüchtlingszahlen wegen des Bürgerkriegs in Syrien ist die Türkei zum wichtigsten Transitland in die Europäische Union geworden. Gut 80% der illegalen Einwanderer nach Europa kommen über diese Grenze. Viele Menschen versuchen, über den Grenzfluss Evros nach Griechenland zu gelangen. Frontex unterstützt den griechischen Grenzschutz im Rahmen der Operation Poseidon mit Beamten aus den europäischen Mitgliedstaaten, um illegale Grenzübertritte zu unterbinden. Frontex berichtet, allein 2011 seien 55.000 Personen an diesem Grenzabschnitt festgenommen worden. Um die türkischen Behörden stärker in den Grenzschutz einzubinden, hat Frontex im Mai 2012 ein Memorandum of Understanding, eine Absichtserklärung mit der Türkei geschlossen. Im Gegenzug fordert die Türkei von der EU Erleichterungen bei der Visapolitik gegenüber türkischen Bürgern. Für Flüchtlinge besteht in der Türkei kaum Aussicht auf langfristigen Schutz. Zwar organisiert das UNHCR auch in der Türkei ein Resettlement-Programm, die Aufnahmebereitschaft der europäischen Staaten ist indes ebenso zurückhaltend. Deutschland hat zugesagt, 100 Personen aufzunehmen. Unterdessen sind nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde fast 40.000 Menschen im Zuge des Bürgerkriegs aus Syrien in die Türkei geflüchtet. Wer es schafft, die europäischen Außengrenzen zu überwinden, darf ebenfalls keinen effektiven Schutz erwarten. Personen, die an der türkisch-griechischen Grenze aufgegriffen werden und vorerst einreisen dürfen, werden in einer der nahegelegenen Haftanstalten eingesperrt, welche völlig überfüllt und in desolatem Zustand sind. Einen Asylantrag zu stellen, wird den meisten Menschen verwehrt. Auch in Malta werden ankommende Bootsflüchtlinge inhaftiert. Gleiches gilt für ausnahmslos alle Asylsuchenden in Ungarn. In Italien erhalten gar Personen, die als Flüchtlinge anerkannt werden, keine soziale Unterstützung und sind vielfach zur Obdachlosigkeit verdammt. Die anderen europäischen Staaten, so auch Deutschland, stören sich kaum an diesen Zuständen. Deutschland und andere Staaten im Zentrum Europas fordern die Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen, sollten die Grenzstaaten keine effektive Flüchtlingsabwehr betreiben. Chronologie der Nötigung, August 2012. Selbst auf der Insel holte ihn die Krise ein. Kaum hatte Finanzminister Schäuble, CDU, seinen Urlaub auf Sylt angetreten, suchte ihn sein US-amerikanischer Amtskollege Timothy Geithner auf. Doch was dieser ihm mitzuteilen hatte, wusste Schäuble bereits. Die US-Regierung hält die deutsche Euro-Strategie schon seit geraumer Zeit für verfehlt. Anstatt die verschuldeten Staaten durch harte Sparprogramme in die Rezession zu führen, sollten die Europäer nach dem Vorbild der US-Zentralbank die Märkte mit billigem Geld versorgen. Den Euro zu retten, koste es, was es wolle, verlangte auch der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker. Wir sind an einem entscheidenden Punkt angekommen. Die Welt redet darüber, ob es die Eurozone in einigen Monaten noch gibt. Mit allen verfügbaren Mitteln müsse man nun deutlich machen, dass wir fest entschlossen sind, die Finanzstabilität der Währungsgemeinschaft zu gewährleisten. Notfalls solle die Europäische Zentralbank die Staatsanleihen von bankrottbedrohter Euro-Länder aufkaufen. Dass die Europäische Zentralbank als eine Art Bad Bank fungiert, die mit ihren unbegrenzten Mitteln den Euro rettet, darauf drängen vor allem die südeuropäischen Staaten. Den deutschen Euroskeptikern bereitet diese Vorstellung indes wahre Albträume. Die EZB als letzte Hoffnung? Vieles deutet darauf hin. Die zahlreichen Rettungsprogramme haben schließlich bislang nicht viel genützt. Im Gegenteil. So hatte die spanische Regierung erst kürzlich Einsparungen in Höhe von 65 Milliarden Euro beschlossen. Dennoch stiegen wenig später die Zinsen für spanische Staatsanleihen auf über 7%, ein Niveau, das sich kein Land auf Dauer leisten kann. Nun hat Ministerpräsident Mariano Rajoy angekündigt, das Sparvolumen auf 107 Milliarden Euro auszuweiten. So sollen tausende Lehrerstellen gestrichen werden. Für Medikamente werden zusätzliche Gebühren fällig. Wie verzweifelt nach weiteren Finanzquellen gesucht wird, zeigen beispielsweise die Überlegungen der katalonischen Regionalregierung. Diese will künftig Abgaben für mitgebrachte Lunchpakete der Schüler einführen, angeblich um die Kosten für Mikrowellen und Reinigungspersonal auszugleichen. Ob Rajoy sein Vorhaben angesichts der mittlerweile heftigen sozialen Proteste überhaupt durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Doch selbst wenn ihm dies gelingen sollte, wird sich an der Situation wenig ändern. Das Land befindet sich in einer schweren Rezession, deren Dauer noch gar nicht absehbar ist. Damit sinken die Staatseinnahmen, sodass das Defizit trotz der Sparmaßnahmen weiter steigt. Spanien ist derzeit mit mehr als 900 Milliarden Euro verschuldet. Allein kommenden Oktober muss die Regierung mehr als 30 Milliarden Euro für den Schuldendienst aufbringen. Entweder sinkt bis dahin die Risikoprämie, oder Spanien muss wie Griechenland, Portugal und Irland unter den Rettungsschirm. Das sind düstere Aussichten für die spanische Regierung. Dabei konnte Rajoy vergangene Woche sogar noch zeitweilig etwas Hoffnung schöpfen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hatte spektakuläre Maßnahmen angedeutet. Mehrere Zeitungen berichteten anschließend, dass die EZB massenweise Staatsanleihen von Schuldenstaaten aufkaufen und damit den Zinsdruck senken wolle. Draghis tatsächliche Botschaft fiel dann eher nüchtern aus. Zwar kündigte er an, dass die EZB und in geringerem Umfang auch der Rettungsfonds EMS künftig Staatsanleihen von bedrohten Euro-Staaten aufkaufen könnten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Staaten zuvor unter den Euro-Rettungsschirm geflüchtet sind. Hilfe gibt es dann nur, wenn die Regierungen die damit verbundenen drastischen Auflagen akzeptieren. Eine Rettung, auf die Spanien gern verzichten würde. Keine gravierende Haushaltsentscheidung wäre dann ohne das Einverständnis der EU und Deutschlands noch möglich. Bis vor kurzem hatte Rajoy sogar noch kategorisch ausgeschlossen, dass seine Regierung einen solchen Antrag jemals stellen könnte. Nicht nur in Spanien, auch in Italien, dem nächsten möglichen Pleitekandidaten, wirkt die politische Führung mittlerweile fast verzweifelt. Die Spannungen, die in den letzten Jahren die Eurozone begleiten, tragen bereits die Züge einer psychologischen Auflösung Europas, warnte der italienische Ministerpräsident Mario Monti. Jeden Tag spüre er daheim, wie die Krise die Stimmung vergifte. Beunruhigt berichtet er über die wachsenden Ressentiments gegen die EU, gegen den Euro, gegen die Deutschen und manchmal auch gegen die Kanzlerin selbst. Zugleich forderte Monti mehr Unabhängigkeit der Euro-Regierungen gegenüber den Parlamenten. Die dazu passende Schlagzeile lieferte die Tageszeitung Il Giornale, die dem Bruder des ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi gehört. Italien befinde sich nicht mehr in Europa, sondern im Vierten Reich, heißt es in dem Blatt. Das Titelfoto zeigt Bundeskanzlerin Merkel, wie sie die rechte Hand hebt. Heil Angela, lautet die Bildunterschrift. Wie zur Bestätigung von Montis These ließ die Reaktion aus Deutschland nicht lange auf sich warten. Die Gier nach deutschen Steuergeldern treibt bei Herrn Monti undemokratische Blüten, keifte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt. Herr Monti braucht offenbar die klare Ansage, dass wir Deutsche nicht bereit sein werden, zur Finanzierung der italienischen Schulden unsere Demokratie abzuschaffen. Zuvor hatte Dobrindt dem EZB-Präsidenten bereits vorgeworfen, die Zentralbank für italienische Interessen zu missbrauchen. Unterstützung erhielt Dobrindt von Bayerns Finanzminister Söder, der wohl lieber heute als morgen die Eurozone auflösen würde. An Griechenland müsse ein Exempel statuiert werden, forderte er in Bild am Sonntag. Das Land müsse raus aus dem Euro und zwar schnell. Irgendwann muss jeder bei Mama ausziehen und die Griechen sind jetzt soweit. Außenminister Westerwelle, FDP, sah sich genötigt, seine Koalitionspartner zu bändigen. Der Ton der Debatte ist sehr gefährlich, sagte er. Auffällig ruhig verhält sich hingegen Bundeskanzlerin Merkel. Dabei stellt Draghis Plan die deutsche Krisenstrategie zumindest teilweise in Frage. Denn bislang sperrte sich die Bundesregierung vehement dagegen, dass die EZB überschuldete Staaten mehr oder weniger direkt finanziert. Für Ideologen wie den Präsidenten der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann kommt die Absichtserklärung des EZB-Präsidenten einem Tabubruch gleich. Anstatt die Inflation zu bekämpfen, würde das Institut massenhaft Geld in Umlauf bringen. Allein Italien ist mit rund 2 Billionen Euro verschuldet. In Merkels Konzept passt hingegen die Bedingung, dass die insolventen Staaten zuvor unter den Rettungsschirm müssen. Gut möglich, dass die Bundesregierung mit einem Kompromiss leben kann und sich langfristig in das Unvermeidliche fügt. dass die Europäische Zentralbank unbegrenzte Mittel bereitstellt, um den Euro zu retten. Timothy Geithner zumindest würde es freuen. Rhetorik wird schrill. Der offene Chauvinismus, der die deutsch-italienischen Beziehungen in jüngster Zeit prägt, erklärt sich nicht aus der fehlenden Aufarbeitung der vergangenen Kriege, er kündet vielmehr von den kommenden Kämpfen. Darüber kann auch die rückwärtsgewandte Metaphorik der rechten Tageszeitung Il Giornale nicht hinwegtäuschen. Das Hausorgan der Familie Berlusconi verglich die Sitzung der Europäischen Zentralbank Anfang August 2012 mit der Münchner Viermächtekonferenz von 1938. Wie damals hätten sich die versammelten Großmächte einschüchtern lassen und den Forderungen Deutschlands nachgegeben. Die Entscheidung der EZB, kurzfristige Staatsanleihen verschuldeter Euro-Staaten erst zu kaufen, wenn diese offiziell unter dem von der EU-Kommission kontrollierten Euro-Rettungsschirm stünden, wurde allgemein als deutscher Sieg gewertet. Für Il Giornale befindet sich Italien schon nicht mehr in Europa, sondern im Vierten Reich. Die Wirtschaftszeitung Il Sole erklärte, es sei ein neues Feudalsystem eingerichtet worden, das den Schuldnerstaaten die totale wirtschaftliche Unterwerfung abverlange. Sollte Italien zwecks Senkung seiner anhaltend hohen Risikozuschläge gezwungen sein, die EZB um Ankäufe auf dem Anleihemarkt zu bitten, dann wäre, so das Wirtschaftsblatt weiter, der anstehende Wahlkampf eine sinnlose rhetorische Übung. Denn die italienische Wirtschafts- und Sozialpolitik würde endgültig von den Auflagen der EU bestimmt. Die Aufregung, die Mario Montis Interview ausgelöst hat, muss vor diesem Hintergrund verstanden werden. Der italienische Ministerpräsident berichtet darin von antideutschen Ressentiments in seinem Land. Er legt außerdem nahe, dass die feindselige Stimmung begründet und insbesondere die deutsche Politik für die Anzeichen einer psychologischen Auflösung Europas verantwortlich ist. Mit professoraler Akribie zählt er auf, was die deutsche Propaganda gegen die Südländer gerne verschweigt. Dass die Zahlungen zur Rettung des griechischen und spanischen Bankensektors auch den deutschen Geldinstituten zugutekommen, somit ins eigene Land zurückfließen. Und dass Deutschland auch infolge der hohen Renditen, die Italien für seine Staatsanleihen zahlen muss, von einem niedrigen Zinssatz für die eigenen Anleihen profitiert. Wie zur Bestätigung Montis übergingen die deutschen Kommentatoren diese Interviewpassagen. Stattdessen echauffierten sie sich einhellig über Montis Bemerkung, die europäischen Regierungen müssten ihre Parlamente erziehen und eventuell auch gegen deren Vorgaben eine engere europäische Integration vorantreiben. Aus der SPD kam der Vorwurf, es mangele in Italien offensichtlich an Parlamentsverständnis. Der Generalsekretär der CSU, Dobrindt, sprach sogar von einem Anschlag auf die Demokratie. Die deutsche Empörung über Montis Offenheit ist pure Heuchelei. Erst im November 2011 hatte die Bundesregierung, vermittelt durch die EU-Kommission, Berlusconis Rücktritt erzwungen und auf die Nominierung ihres Wunschkandidaten Monti zum neuen Ministerpräsidenten gedrängt. Um einen vermeintlich bevorstehenden Staatsbankrott abzuwehren, wurden damals Neuwahlen verhindert. Eine Regierung aus Technokraten wurde eingesetzt, die seither von einer parteiübergreifenden Parlamentsmehrheit getragen wird. Doch Conti hätte seine rigide Haushalts- und Strukturpolitik in den vergangenen Monaten kaum durchsetzen können, hätte er nicht die im Interview geforderte Erziehung selbst praktiziert und das Parlament mit einer Serie von mehr als 30 Vertrauensabstimmungen auf die Staatsräson verpflichtet. Derzeit deutet jedoch einiges darauf hin, dass Monti diese Politik nicht bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2013 durchhalten kann und es noch 2012 zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Die jüngsten Zahlen des Statistikamtes bestätigen, dass die italienische Wirtschaftsleistung weiter sinkt. Das Land befindet sich in einer anhaltenden Rezession. Unter diesen Umständen sind die von der Regierung beschlossenen Abgabeerhöhungen bei gleichzeitiger Kürzung der Renten- und Sozialausgaben mehr als unpopulär. Die Verarmung der Mittelschicht ist in den vergangenen Monaten rasant fortgeschritten. Der Konsens, der die Notstandsregierung trägt, schwindet. Monti befindet sich im Wahlkampf. Deshalb bat er seine deutschen Freunde um eine moralische Unterstützung für seine Politik. Prompt hielt ihm der Italien-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine unerledigten Hausaufgaben vor. Die Reformen ließen noch viel Raum für Verbesserung, vor allem hinsichtlich der Eindämmung des Einflusses rückwärtsgewandter Gewerkschaften. Die Schelte für Monti zeigt, dass man fürchtet, in Italien könnte sich aufgrund von sozialen Kämpfen die gewünschte Austeritätspolitik nicht dauerhaft durchsetzen lassen. Die deutsche Politik könnte deshalb versucht sein, zukünftig auf die Einmischung in die italienische Regierungsbildung zu verzichten und das Auseinanderbrechen der Eurozone einzukalkulieren. Juan Manuel Sánchez Gordillo ist derzeit wohl der bekannteste Kommunist Spaniens. Der 60-Jährige ist seit 1979 Bürgermeister der andalusischen Gemeinde Marina Leda. Sowohl die Arbeit als auch der Hausbau werden dort kooperativ organisiert und regelmäßig werden brachliegende Ländereien besetzt. Wegen dieser ungewöhnlichen Kommunalpolitik wurde bereits mehrfach international über Sánchez Gordillo berichtet. Immerhin liegt die Arbeitslosigkeit in der Gemeinde mit 3000 Einwohnern mit 10% weit unter dem spanischen Durchschnitt. Wegen seines revolutionären Habitus wurde Sánchez bisher aber nicht sonderlich ernst genommen, bis er vergangene Woche mit 200 Mitgliedern der andalusischen Gewerkschaft SAT über eine Tonne Lebensmittel aus zwei Supermärkten in Sevilla und Cadiz stahl und an Bedürftige verteilte. Wir haben die Enteigner enteignet. Und diese Krise zahlen die Kapitalisten, riefen die Gewerkschaftsmitglieder Medienberichten zufolge, während sie die vollen Einkaufswagen an den Kassen vorbeischoben. Wenn die Reichen klauen, wird es Krise genannt. Aber wenn du ein Huhn oder im Supermarkt klaust, bist du ein Dieb, rechtfertigte Sánchez Gordillo, der zugleich Vorstandsmitglied der SAT sowie Abgeordneter des Parteienbündnisses Vereinigte Linke im Regionalparlament ist, die Aktion. Die milliardenschwere Rettung der spanischen Banken konnte das Vertrauen der Märkte bisher nicht wiederherstellen, während die angekündigten Sparprogramme der konservativen Regierung das Land noch weiter in die Rezession treiben werden. In dem halbjährlichen Haushaltsbericht, den Ministerpräsident Rajoy vergangene Woche nach Brüssel geschickt hat, werden Sparmaßnahmen in Höhe von 102 Milliarden Euro bis zum Jahr 2014 aufgelistet. Das sind 57% mehr als die jüngsten Einsparungen, die zu großen Protesten geführt hatten. Wie jetzt bekannt wurde, waren Candido Mendes und Ignacio Fernández Tojo, die Vorsitzenden der beiden großen Gewerkschaften UGT und CCOO, Anfang Juli 2012 sogar persönlich in Berlin bei Angela Merkel vorstellig geworden, um Einfluss auf die katastrophale Krisenpolitik zu nehmen. Begleitet vom Vorsitzenden des DGB, Michael Sommer, legten sie der Bundeskanzlerin ihre Sicht der ökonomischen Situation in Spanien dar. Erst 3 Wochen später und vermutlich durch die Vermittlung Merkels gab es ein Treffen der spanischen Gewerkschaften mit Rajoy. Für die Gewerkschaften scheint klar zu sein, dass die eigene Regierung weder über den Willen noch über die Möglichkeiten verfügt, dem Rekordterrorismo, dem Kürzungsterrorismus Einhalt zu gebieten. Zugleich versuchen die Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Widerstand zu organisieren. Ende Juli 2012 wurde auf ihre Initiative hin ein Sozialgipfel ins Leben gerufen, an dem sich mehr als 200 Gewerkschaften und soziale Organisationen beteiligten. So kann es nicht weitergehen. Der Moment ist gekommen, es reicht zu sagen, heißt es in deren Manifest. Die erste Demonstration soll im September in Madrid stattfinden. Die Entscheidung über den nächsten Generalstreik steht hingegen noch aus. Die nächsten Monate werden konfliktreich bleiben. Selbst Innenminister Jorge Fernández Díaz erwartet einen heißen Herbst. Mit einer etwas anderen Sicht der Dinge meldete sich die republikanische Vereinigung Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica in einem offenen Brief an Merkel zu Wort. Seit Monaten hören wir uns die Rede von der Begleichung der spanischen Schuld gegenüber Deutschland an. Dabei gibt es auch eine enorme Schuld des Landes, dessen Kanzlerin Sie sind, gegenüber den Opfern der frankistischen Diktatur in Spanien. Die Unterstützung der spanischen Faschisten durch das deutsche Militär habe zum Sieg der Frankisten und der Einrichtung einer blutigen Diktatur beigetragen. Zudem habe Spanien den deutschen Nazis dazu gedient, neue Strategien und Waffen gegen die Zivilbevölkerung zu erproben. In dem Brief, der auch an Bundespräsident Gauck und den Ausschuss für Menschenrechte des Bundestages geschickt wurde, wird die deutsche Regierung aufgefordert, öffentlich die historische Verantwortung für die Beteiligung an den frankistischen Verbrechen zu übernehmen. Die Organisation hatte sich in den vergangenen Jahren bereits mehrmals mit dieser Forderung an die deutsche und die italienische Regierung gewandt. Im Gegensatz zu Frankreich, das die spanischen Gefangenen des Konzentrationslagers Mauthausen entschädigt habe, sei aus Deutschland bis auf eine unzureichende Geste im Zusammenhang mit der Bombardierung der baskischen Stadt Guernica durch die deutsche Legion Condor bisher nichts gekommen. Die Verbindungen zwischen den Nazis und Franco waren weit enger, als man glaubt. Dazu zähle sowohl die große Präsenz deutscher Truppen in Spanien als auch die Internierung republikanischer Gefangener in Konzentrationslagern der Nazis. Über 10.000 Rotspanier wurden in Konzentrationslager verschleppt. Nur die Hälfte überlebte die Haft. Die Überlebenden konnten nach ihrer Befreiung weitere 30 Jahre nicht nach Spanien zurückkehren, da Franco mit deutscher Hilfe den Bürgerkrieg gewonnen hatte. Die deutsche Regierung hat bisher nicht auf den Brief geantwortet. Während des Treffens in Berlin soll Merkel der Zeitung El País zufolge gegenüber den spanischen Gewerkschaftsvertretern beteuert haben, dass ihr die Reichweite der Maßnahmen gegen die Krise nicht bewusst gewesen sei. Die Antwort auf die Frage nach der deutschen Beteiligung an den frankistischen Verbrechen würde wahrscheinlich ähnlich ausfallen. Chronologie der Nötigung, August 2012. So sehen Sieger aus. Gut gelaunt und tief gebräunt präsentierte sich der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nach seinem Urlaub in Griechenland. Dort weilte er nicht nur, um zu entspannen, sondern auch, um ein wenig internationale Solidarität zu üben, ganz bewusst wegen der Finanzkrise und aus Verbundenheit mit den Griechen, wie er sagte. Der ehemalige Kanzler ist schließlich Experte, wenn es um hoffnungslose Patienten geht. In seiner Amtszeit galt Deutschland lange Zeit als der kranke Mann Europas, wie das britische Wirtschaftsmagazin The Economist im Jahr 2002 urteilte. Hohe Arbeitslosenrate, das niedrigste Wachstum in der Europäischen Union. Deshalb verordnete Schröder den Deutschen die Hartz-Reformen. Nun lässt er sich dafür feiern. Ich weiß, dass die Reformen zu Beginn schmerzhaft waren. Aber wenn wir heute die Erfolge sehen, dann hat es sich für unser Land gelohnt, lobte er sich jetzt in einem ausführlichen Interview in der Bild-Zeitung. Heute haben wir 2 Millionen Arbeitslose weniger. Das ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Die Kritik, die Reform habe zu einer Verarmung geführt, sei hingegen bloße Polemik. Dabei wurde kaum über ein anderes politisches Vorhaben in Deutschland so gestritten wie über das Hartz-IV-Gesetz. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe reduzierte nicht nur die Sozialleistungen in einem in der Bundesrepublik bis dahin ungekannten Ausmaß, sondern spaltete auch Schröders eigene Partei. Viele Sozialdemokraten und enttäuschte Gewerkschafter traten der damaligen PDS bei oder organisierten sich in außerparlamentarischen Protestbewegungen. Initiiert wurde die Reform allerdings nicht von ihrem Namensgeber, dem damaligen VW-Manager und Kanzlerberater Peter Hartz, sondern von einem Arbeitskreis der unternehmernahen Bertelsmann-Stiftung. Vorrangiges Ziel war es, die öffentlichen Haushalte durch eine schnellere und passgenauere Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu entlasten, heißt es lapidar in einem Bericht der Stiftung. Die Bundesregierung folgte in ihrem Gesetzesvorhaben dem Vorschlag der Arbeitsgruppe. Unter dem Motto »Fördern und fordern« erfolgte sodann eine grundlegende Umwälzung des Arbeitsmarktes. Die reduzierten Sozialleistungen sollten vor allem Arbeitslose dazu zwingen, notgedrungen niedrige Löhne zu akzeptieren. In der Folge entwickelte sich in Deutschland der größte Niedriglohnsektor in Westeuropa. Mittlerweile arbeiten 7,5 Millionen Menschen in sogenannten geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Etwa 1,4 Millionen erhalten zu ihrem Lohn noch staatliche Unterstützung, weil ihr Einkommen unter dem Satz für Hartz-IV-Empfänger liegt. Hinzu kommen ungefähr 1 Million Leiharbeiter, die deutlich weniger verdienen als die Stammbelegschaften und die nur einen rudimentären Kündigungsschutz genießen. Die Zahl der Working Poor, also der Beschäftigten, die trotz einer Vollerwerbstätigkeit unterhalb der Armutsgrenze leben, ist nach Angaben der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in den 8 Jahren seit 2004 deutlich angestiegen. Selbst jene, die nicht im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, bekommen die Auswirkungen indirekt zu spüren. Binnen 10 Jahren sank das Realeinkommen in Deutschland, während es in fast allen EU-Staaten zum Teil deutlich stieg. So billig war die wahre Arbeitskraft schon lange nicht mehr zu haben. Dieser Umstand macht sich in der gesamten Eurozone bemerkbar. Während die deutsche Exportwirtschaft ein Rekordergebnis nach dem anderen erzielt, verschlechtert sich die Handelsbilanz der meisten anderen Euro-Staaten rapide. In gewisser Weise hat Deutschland mit den Hartz-Reformen seine eigene Krise exportiert. Die große Nachfrage nach günstigen deutschen Produkten sorgte in Deutschland für Wachstum, während im restlichen Europa vor allem das Handelsbilanzdefizit stieg. So wirkt es reichlich grotesk, wenn Schröder heutzutage Griechenland seine Solidarität bekundet. Die von ihm durchgesetzten Arbeitsmarktreformen haben dazu beigetragen, dass sich die Eurozone in einer strukturellen Krise befindet. Länder wie Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien müssen ihre Lohnkosten drastisch senken, wenn sie weiterhin konkurrenzfähig bleiben wollen. Aus Sicht der Bundesregierung kehrt sich das Verhältnis von Ursache und Wirkung allerdings um. Die Schuldenkrise lässt sich nach ihrer Ansicht nur lösen, wenn die anderen Staaten dem deutschen Modell nacheifern. Die Sparmaßnahmen, die viele Länder deswegen ergriffen haben, stellen das deutsche Vorbild mittlerweile weit in den Schatten. Die spanische Regierung hat beispielsweise erst kürzlich beschlossen, die Hilfe für Arbeitslose nach 7 Monaten zu halbieren. Wer keinen Anspruch mehr hat, erhält eine Zeit lang eine monatliche Sonderzahlung von 400 Euro. Danach muss die Familie oder die Caritas einspringen. Von der europäischen Peripherie aus betrachtet, wirkt Hartz IV schon fast wieder luxuriös. Von einer sozialen Grundsicherung, die die Reformen angeblich garantieren sollten, kann aber spätestens dann kaum mehr eine Rede sein, wenn der Ruhestand bevorsteht. Bereits jetzt ist absehbar, dass Millionen Beschäftigte wegen ihrer niedrigen Löhne keine ausreichende Rente erhalten werden. Pläne der Bundesarbeitsministerin von der Leyen, eine Pflichtversicherung für Selbstständige einzuführen, werden vorerst nicht weiter verfolgt. Die meisten prekären Freiberufler können sich diese Form der Altersvorsorge schlicht nicht leisten. Das Problem hat auch Schröder erkannt. Er sorge sich, dass es immer mehr Rentner, immer weniger Arbeitnehmer gebe, wie er der Bild-Zeitung verriet. Aber auch eine Antwort hat er bereits parat. Also müssen wir möglichst viele in Arbeit bringen. Einen Hinweis, wie dieser Vorschlag gemeint sein könnte, gab kürzlich sein ehemaliger Parteifreund, der frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Wir sollten die gesetzliche Lebensarbeitszeitbegrenzung abschaffen. Wer wolle und könne, solle bis zum 75. oder 80. Lebensjahr arbeiten. Die Tatsache, dass viele prekär Beschäftigte wegen ihrer niedrigen Rente künftig bis zu ihrem Lebensende arbeiten müssen, egal ob sie wollen oder nicht, übersieht Clement geflissentlich. Schließlich gibt es kein Recht auf Faulheit. Wie Schröder vor 10 Jahren sein Reformvorhaben verteidigte. Das soll auch im Alter gelten. Vielleicht manifestiert sich in dieser Stammtischparole der eigentliche Erfolg seines größten politischen Projekts. Bis dahin hatte noch das Wohlfahrtsversprechen des rheinischen Kapitalismus als gesellschaftlicher Konsens gegolten. Nun fühlte sich eine selbsternannte Elite bestätigt, die glaubte, dass nur individueller Leistungswillen zum wirtschaftlichen Erfolg führe, während die sozialen Verlierer in einem parasitären Verhältnis zur Gesellschaft stünden. So konnte der Philosoph Peter Sloterdijk 2009 von der angeblich herrschenden Ausbeutung der Besserverdienenden durch die Arbeitslosen schwadronieren und medienwirksam von einer sozialpsychologischen Neuerfindung der Gesellschaft fabulieren. Almosen statt Sozialhilfe. Im Zuge dieser Debatte konnte die FDP immerhin das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielen. Die Legende von der segensreichen Tätigkeit der wirtschaftlichen Elite verlor angesichts der katastrophalen Finanzkrise zwar schnell an Glanz. Die Verachtung für die Verlierer dauert indes an, wie die öffentlichen Debatten über den Umgang mit den Euro-Schuldenstaaten fast täglich zeigen. Die Deutschen haben sich mit den Hartz-Reformen arrangiert, seit sie den abendlichen Fernsehnachrichten entnehmen können, dass andernorts die Zustände noch übler sind. Denn was in Griechenland oder Portugal bereits alltäglich ist, könnte vielleicht auch hierzulande blühen, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen ändern. So ist sich der ehemalige Kanzler Schröder sicher, dass die bisherigen Reformen nicht ausreichen. Auf die Frage, ob eine Agenda 2020 nötig sei, antwortete er entschieden: Ja, wobei der Name egal ist, Hauptsache es passiert was. Hartz IV war wohl erst der Anfang. Reiche sollen zahlen, so tönt es immer lauter. Im Juli 2012 schlug das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW vor, eine Zwangsabgabe oder Zwangsanleihe für Vermögende zur Entschuldung der Staatshaushalte einzuführen. Anfang August trat das Bündnis Umverteilen mit ähnlichen Vorschlägen an die Öffentlichkeit. Ende September möchte es zu diesem Thema einen Aktionstag veranstalten. Im Bundesrat bereiten die rot-grün regierten Bundesländer einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer vor. Die Forderungen werden begleitet von einer Verunsicherung der bürgerlichen Eliten infolge der globalen Weltwirtschaftskrise. Feuilletonisten und Konservative wie Frank Schirmacher von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder Charles Moore vom Daily Telegraph fragen sich, ob die Linke nicht doch recht haben könnte. Sie finden Gefallen an Büchern von anarchistischen Theoretikern. Auf den Wirtschaftsseiten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fand eine fast schon wohlwollende Diskussion über Sozialismus statt. Und Klaus Schwab, Mitbegründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums in Davos, stellte fest, dass das kapitalistische System in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt passt. Haben wir es mit einer Variante des im Kommunistischen Manifest beschriebenen Bourgeoisie-Sozialismus zu tun, also mit Bestrebungen von Teilen des Bürgertums, den sozialen Missständen zwecks Absicherung ihrer Herrschaft Abhilfe zu schaffen? Ein Blick auf den fundiertesten Vorschlag zur Belangung der Reichen, den des DIW, lohnt sich. Hintergrund des Papiers ist die Erkenntnis, dass hohen Staatsschulden staatliche Vermögen und hohe private Vermögen gegenüberstehen. Für Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA, Kanada und Japan wird dies tabellarisch aufgelistet, während für Staaten wie Griechenland und Spanien keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Das DIW vermutet jedoch, dass es sich dort nicht wesentlich anders verhält. In Deutschland belaufen sich die Finanzvermögen demzufolge auf 182% des Bruttoinlandsprodukts, die Sachvermögen auf 276% und die Nettovermögen auf 394% des Bruttoinlandsprodukts. 2008 betrug die deutsche Staatsverschuldung 67% des BIP. Für das Jahr 2013 wird ein Wert von 82% prognostiziert. Verallgemeinernd stellt das Institut fest, dass staatlichen Schulden in den meisten Ländern wesentlich größere private Vermögen gegenüberstehen. Die Simulationsrechnung des DIW nimmt an, dass sich bei einer Bemessungsgrundlage von 2,3 Billionen Euro oder 92% des Bruttoinlandsprodukts mit einer Zwangsanleihe in Höhe von 10% auf das Nettovermögen rund 230 Milliarden Euro einnehmen ließen. Dabei wurden ein Freibetrag von 250.000 Euro pro Person, bei Ehepaaren 500.000 Euro, ein Kinderfreibetrag von 100.000 Euro sowie ein gesonderter Freibetrag für Unternehmensvermögen zugrunde gelegt. 230 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen für den Staat sind sehr viel Geld. Aber eine 10%ige Abgabe für Betuchte scheint ebenfalls so wahrgenommen zu werden. Umgehend wurden die Vorschläge von der bürgerlichen Presse und industrienahen Instituten als Enteignung, als Hunnenplan oder als Halali auf die Reichen kritisiert. Die Neuzürcher Zeitung schlug vor, man solle besser bei den Ausgaben, und das bedeutet immer bei den Sozialausgaben, ansetzen. Diesen herkömmlichen wirtschaftsliberalen Reaktionen, die nichts von der wachsenden Ungleichheit der Einkommen, der Umverteilung von unten nach oben sowie der Steuerhinterziehung durch Reiche wissen wollen. Eine aktuelle Studie beziffert die Steuerausfälle für Staaten auf 280 Milliarden US-Dollar jährlich. Steht die abwägende Äußerung von Finanzminister Schäuble gegenüber. Für Deutschland könne er sich eine Umsetzung dieses Vorschlags zwar nicht vorstellen, aber für Griechenland sei das interessant. Für die Lösung der Euro-Krise höhere Vermögen zu besteuern, ist so richtig wie unzureichend. Richtig ist es, weil sich der Staatshaushalt aus dem Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen ergibt. Im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stehen jedoch die Ausgaben und hier vor allem das soziale Sicherungssystem, das den größten Posten ausmacht. Kürzungen stoßen, zumindest in Deutschland, kaum auf Protest, denn im Vergleich mit den europäischen Nachbarländern geht es selbst den neuen Armutsrentnern, den Beziehern von ALG II und den Leiharbeitern noch recht gut. Gibt es jedoch Überlegungen, die Reichen, von denen das reichste Prozent mehr als ein Drittel des gesamten Nettovermögens besitzt, höher zu besteuern, ist die Empörung groß. Lasst den Reichen ihre Kohle, titelte der Stern. Über Geld spricht man nicht, schon gar nicht, wenn es das eigene ist. Berichte und Studien über die globalen Vermögen sind selten zu finden. Gelegentlich kann man zumindest auf den Wirtschaftsseiten der großen Tageszeitungen auf kürzere Berichte zur Reichtumsentwicklung stoßen. Im September 2011 erschien der Allianz Global Wealth Report. Im Oktober veröffentlichte die Schweizer Bank Credit Suisse ihren Global Wealth Report für 2011. Und im Mai 2012 publizierte die Unternehmensberatung Boston Consulting Group ihren Vermögensbericht 2012. Die ersten beiden kamen zu dem Ergebnis, dass der Wohlstand 2010 gewachsen ist und über dem Rekordniveau des Jahres 2007 liegt. Dem Bericht der Allianz zufolge sind die Bruttogeldvermögen, Immobilienbesitz wird nicht berücksichtigt, im Jahr 2010 weltweit um 6,2% gestiegen. Die Boston Consulting Group bestätigt einen weiteren globalen Anstieg für das Jahr 2011. Bemerkenswert ist, dass in Deutschland das verwaltete Vermögen leicht auf rund 6,4 Billionen US-Dollar gestiegen ist, während es in Europa geringfügig sank. Auf den Zusammenhang zwischen Schulden und Vermögen hat bei der Vorstellung des Allianz-Reports der Chefvolkswirt des Versicherungskonzerns Michael Heise aufmerksam gemacht. Ein keynesianischer Ansichten gänzlich unverdächtiger Ökonom. Heise plädierte dafür, dass bei der derzeitigen Diskussion nicht immer nur der Staatsschuldenstand, sondern auch die Habenseite betrachtet werden sollte. So liegen mit den USA und Japan zwei Staaten mit sehr hohem Schuldenstand auf den Plätzen 2 und 3 der Rangliste der Staaten mit dem höchsten Bruttovermögen je Einwohner. Die japanischen und US-amerikanischen Vermögen fallen deutlich höher aus als die Schulden der öffentlichen Hand. Das gilt auch für Länder mit ebenfalls hohen Staatsschulden wie Belgien und Italien. Heise stellte fest, die Vermögen in Ländern mit sehr hoher Staatsverschuldung sind beträchtlich. diese Staaten seien durchaus in der Lage, Mittel für ihre Staatshaushalte aufzutreiben. Das gelte insbesondere für Italien und Irland, deren Bruttovermögen pro Kopf sogar über dem von Deutschland liege, welches auf Platz 13 rangiere. Diese Aussage deckt sich größtenteils mit den Erkenntnissen, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in seinem Papier zur stärkeren Besteuerung von Reichen präsentiert. Im Sommer 2011 merkten offenbar auch die Soziologen Jens Beckert und Wolfgang Streeck vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, dass sie ihre Positionen überdenken müssen. In einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellten sie fest: Nachdem die Zuwächse des Sozialprodukts während der vergangenen 30 Jahre vornehmlich den oberen Bevölkerungsschichten zugute kamen, stellt sich in der Schuldenkrise die Frage, ob und mit welchen Mitteln die Wohlhabenden versuchen werden, ihre Position auch um den Preis einer massiven sozialen und politischen Krise zu verteidigen. Ihrer Vermutung nach ist es unwahrscheinlich, dass die Vermögenden dieser Welt die Schrift an der Wand verstehen wollen. Und damit dürften sie richtig liegen. Bei den Politikern scheint kaum Bereitschaft zu bestehen, der wachsenden ökonomischen Ungleichheit Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil. Insbesondere von Deutschland werden Staaten wie Griechenland, Spanien, Irland und Italien Austeritätsprogramme aufgenötigt, die eine dramatische Verringerung der Einkommen der breiten Bevölkerungsmehrheit zur Folge haben. Von den Konsequenzen für die angestrebte Haushaltskonsolidierung ganz zu schweigen. Sparprogramme führen zu einem verlangsamten Wirtschaftswachstum und das bedeutet weniger Steuereinnahmen. Man könnte also sagen, dass der Klassenkampf von oben auf der materiellen Ebene im Wesentlichen wie gehabt fortgesetzt wird. Die lauter werdenden Forderungen nach einer Besteuerung von Vermögen legen jedoch nahe, dass Teile der aneignenden Klasse möglicherweise zu der Erkenntnis gelangen bzw. gedrängt werden, dass es angesichts des langfristigen Überlebensinteresses und der Vermeidung von sozialen und politischen Krisen angebracht sein kann, kurzfristig auf die beschleunigte finanzgetriebene Kapitalakkumulation zu verzichten, etwa durch eine Zwangsabgabe auf Vermögen. Das wäre dann in der Tat eine neue Form des Bourgeoisie-Sozialismus. Leider ist eine andere Form nicht in Sicht. Denn natürlich würde die Kapitalakkumulation bald von neuem beginnen und am Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit ändert sich durch eine Zusatzsteuer für Reiche ohnehin fast nichts. Chronologie der Nötigung, September 2012. Eine relative Mehrheit der Deutschen misstraut ihm. CSU-Generalsekretär Dobrindt bezeichnete ihn als Falschmünzer. Und die Bild-Zeitung glaubt, dass er den Euro krank mache. Viel spricht also dafür, dass Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, so Unrecht nicht haben kann. Tatsächlich kehrt mit der nun verkündeten Entscheidung der Europäischen Zentralbank Staatsanleihen in dem von ihr als notwendig erachteten Maß aufzukaufen, ein Mindestmaß an Vernunft in die Europolitik zurück. Mehr aber auch nicht. Wie stümperhaft die bisherigen Improvisationen waren, belegen die mit jedem Sparprogramm und Rettungspaket steigenden Zinsen für Staatsanleihen angeblich zu hoch verschuldeter Staaten. wird aus der Sicht der Investoren zu wenig gespart, haben sie kein Vertrauen, weil ein Zahlungsausfall wahrscheinlicher wird. Den Investoren ist aber auch nicht entgangen, dass die Sparprogramme eine Rezession verursachen. Deshalb fordern die Ratingagenturen, dass die Staaten verstärkt sparen, aber gleichzeitig mit Konjunkturprogrammen für Wachstum sorgen. Sie sollen also gleichzeitig weniger Geld und mehr Geld ausgeben. Für Logik ist der Markt nun mal nicht zuständig. Es ist offensichtlich, dass die Staatsanleihen dem Markt entzogen werden müssen. Die EZB hat dafür bereits mehr als 200 Milliarden Euro ausgegeben. Das war nicht annähernd genug. Auch der nun beschlossene Aufkauf ist nicht unbegrenzt. Er ist vorerst auf Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren beschränkt. Ob das ausreichen wird, ist fraglich. Dem Marktgeschehen weiterhin seinen Lauf zu lassen, würde jedoch unweigerlich ins Desaster führen. Das scheint sogar manchen Mitgliedern der Bundesregierung zu dämmern. Widerspruch war nur von den üblichen Verdächtigen, vornehmlich aus der CSU und der FDP, zu hören. Deren Einschätzungen sind nicht in jeder Hinsicht falsch. Zwar besteht eine unmittelbare Inflationsgefahr nicht, denn eine Erhöhung der Geldmenge hat derzeit, wie die Entwicklung in den USA zeigt, wenig Wirkung. Tatsächlich aber wird die Europäische Zentralbank mehr und mehr zur Bad Bank, die Unmengen an schwer oder gar nicht verkäuflichen Schuldtiteln ansammelt. Und auch der Reformdruck könnte sinken, obwohl der Anleihenkauf an Sparprogramme gebunden bleiben soll. Die EZB wird jedoch vielleicht kompromissbereiter sein, da der Bankrott einer ungehorsamen Regierung auch sie erheblich schädigen würde. Traurig muss man darüber nicht sein. Gelöst werden die Probleme allerdings auch nicht. Das Beispiel Japans, wo fast alle Anleihen im Rahmen eines ausgetüftelten Klientelsystems bei staatsnahen Fonds untergebracht und so dem Markt entzogen wurden, zeigt jedoch, dass man auch mit einer Verschuldung von 235% des Bruttoinlandsprodukts, Griechenland kommt auf 160%, leben kann. In Japan können die Lohnabhängigen ihren Lebensstandard halten. Solange sich ihre Kollegen in der Europäischen Union nicht zu einem unbefristeten Generalstreik durchringen können, haben sie nur die Wahl zwischen japanischen und griechischen Verhältnissen, zwischen Stagnation und Verelendung. Die Entscheidung sollte nicht schwer fallen, auch wenn man irgendwann einen Weg finden muss, die Staatsschulden nicht zu bezahlen. Now that the show is over and we have jointly exercised our constitutional rights, we would like to leave you with one very important thought. Sometime in the future, you may have the opportunity to serve as a juror in a censorship case. Nicht nur die immer wieder für ihre laxe Haushaltspolitik gescholtenen Spanier, Portugiesen, Italiener und Griechen haben große finanzielle Schwierigkeiten. Auch in anderen EU-Staaten macht sich die Krise langsam aber sicher bemerkbar. Besonders hart trifft es momentan einen der sogenannten Euro-Stabilitätsanker, die Niederlande. Galten sie lange Zeit als wirtschaftliches Vorbild in der Eurozone, wird nun immer offensichtlicher, dass dort die Blase, die sich im Immobiliensektor gebildet hat, zu platzen droht. Wie der niederländische Finanzdienstleister SNS Real kürzlich mitteilte, stieg der Anteil fauler Kredite in seinen Immobilienbüchern in den ersten beiden Quartalen 2012 um 38%. Damit umfassen sie jetzt ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro, was insgesamt 42% aller Kredite des Finanzdienstleisters entspricht. Vergleichbare Meldungen kamen im selben Zeitraum von der größten Konkurrentin, der ING Gröb. So musste das Unternehmen nach einigen Angaben im ersten Halbjahr bereits 120 Millionen Euro für faule Hypothekenkredite zurückstellen. Mehr als doppelt so viel wie in den Quartalen zuvor. Auch die niederländische Großbank ABN AMRO meldet für das zweite Quartal einen Nettogewinneinbruch von 36%. Hauptauslöser dafür waren, so ein Sprecher des Unternehmens, die fallenden Immobilienpreise. Auch andere niederländische Banken melden, dass der Anteil an faulen Hypothekenkrediten in ihren Büchern in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich gestiegen sei. In den Niederlanden wächst damit die Sorge vor einem Immobiliencrash. Das niederländische Statistikamt CBS meldete, dass die Preise für Häuser im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,3% gefallen seien. Damit befinden sie sich wieder auf dem Niveau von 2002. Die niederländische Zentralbank indes warnte bereits vor Monaten, dass ein solcher Preisverfall die holländischen Banken in arge Schwierigkeiten bringen könnte. Eine wirksame Strategie dagegen hatte jedoch auch dort niemand vorzuweisen. Als Hauptursache für die niederländische Immobilienkrise wird häufig die viel zu laxe Kreditvergabepraxis der Banken angegeben. So hätten viele Finanzinstitute zwischen Groningen und Eindhoven in den 90er Jahren und zu Beginn des neuen Jahrhunderts im großen Stil Hypotheken vergeben, ohne dabei auf ausreichende Sicherheiten zu achten. Hinzu kam, dass durch Steuernachlässe auf den Kauf einer Immobilie viele Holländer animiert wurden, nun ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, obwohl sie finanziell eigentlich nicht dazu in der Lage gewesen wären. Doch nicht nur Euro-Staaten sind von dieser Entwicklung betroffen. Auch außerhalb der Eurozone ist die finanzielle Lage angespannt. So meldete das dänische Aufsichtsamt für das Kreditwesen FSA, dass sich die Bankenkrise im Land verschlimmere. Wir haben eine Gruppe von Instituten, von denen wir denken, dass sie innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate Insolvenz anmelden müssen, sagte der Generaldirektor der FSA, Ulrik Köttgaard, der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Schuld daran sei die Vergabe fauler Kredite an landwirtschaftliche Betriebe, kleine Unternehmen und gewerbliche Immobilienkäufer. Bereits Ende Januar 2012 warnte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, dass dringend etwas getan werden müsse, um die Anfälligkeit des dänischen Bankensystems zu verringern. Trotz aller Hiobsbotschaften sieht Köttgaard derzeit noch keinen Grund zur Panik. Die großen Banken lassen die Krise hinter sich, indem sie ihre Kapitalbasis gestärkt und ihre Bilanzen in entsprechendem Maß wertberichtigt haben. Dies werde sich auch dadurch nicht ändern, dass einige mittlere und kleinere Häuser Probleme bekämen. Nicht ohne Grund erinnert diese Situation an die Zeit des Immobiliencrashs in den USA. Denn auch dort wurden von den Banken riskante Immobilienkredite vergeben, um damit auf steigende Immobilienpreise wetten zu können. Ähnlich wie in den USA wurde auch in den Niederlanden und Dänemark auf diese Art wirtschaftliches Wachstum geschaffen. Nachdem in beiden Ländern das so geförderte Wachstum zum Stillstand gekommen war, begannen auch die Preise für Immobilien langsam zu sinken. Diese Entwicklung, die bereits in den USA und Südeuropa zu beobachten war, erreicht nun auch Nordeuropa. Zunächst stagnieren die Immobilienpreise und sorgen so dafür, dass die Kredite für einen Teil der Kreditnehmer nicht mehr finanzierbar werden. Danach kommt es zu ersten Kreditausfällen, sodass die Immobilien an die Banken übergehen. Anschließend versuchen diese, die Immobilien zu versteigern. Kommt es gehäuft zu solchen Zwangsversteigerungen, führt dies unweigerlich zu weiter sinkenden Preisen, die Hypothekennehmer unter finanziellen Druck setzen und damit neue Zwangsversteigerungen provozieren. Ist diese Spirale einmal in Gang gesetzt, kann sie kaum noch aufgehalten werden. Eine schwache Konjunktur wirkt sich zusätzlich negativ aus. Kreditnehmer geraten nicht nur aufgrund sinkender Preise unter Druck. Auch sinkende Einnahmen sorgen bei niederländischen, jedoch vor allem bei dänischen Banken für immer mehr Ausfälle. So wird in Dänemark gerade die Vergabe von Krediten an landwirtschaftliche Betriebe zu einem Problem. Die Schulden der Agrarbetriebe, so der dänische Landwirtschafts- und Nahrungsrat, lagen im Jahr 2010 bei 63 Milliarden Euro. Gerade in diesem Sektor leiden kleine Einzelhändler und kleinere Unternehmen, wenn der Binnenkonsum schwächelt. Im dritten Quartal 2011 schrumpfte die dänische Wirtschaft um 0,5%, im vierten Quartal stagnierte das Wachstum. Es wird kein Wachstum geben, so der Chefökonom des Verbandes der dänischen Industrie, Klaus Rasmussen, über die nähere wirtschaftliche Zukunft des Landes. Die kleineren Unternehmen, so Rasmussen, werde es wahrscheinlich härter treffen, weil die herrschende Kreditklemme sie stärker belaste als die Großbetriebe. Tatsächlich ist es gerade dieses stagnierende Wachstum, das dafür sorgt, dass die Betriebe ihre Schulden nicht zurückzahlen können. In manchen Regionen Dänemarks haben landwirtschaftliche Betriebe bereits die Hälfte ihres Wertes verloren. Welche Auswirkungen dieser Preisverfall auf die Fähigkeit der dänischen Bauern hat, ihre Kredite abzuzahlen, kann derzeit an der niederländischen Immobilienkrise studiert werden. Zu diesen finanziellen und konjunkturellen Entwicklungen in den beiden Ländern kommen weitere die Krise verstärkende Einflüsse hinzu. Denn während die Staaten versuchen, gegen die drohende Pleitewelle anzukämpfen, wächst an den Finanzmärkten das Misstrauen ihnen gegenüber. Ende Mai 2012 hat die Ratingagentur Moody's bereits 9 dänische Banken herabgestuft. Grund dafür seien Refinanzierungsschwierigkeiten und die sinkende Qualität der vergebenen Kredite, also ein erhöhtes Risiko von Kreditausfällen. Auch die Niederlande sind von einer Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit bedroht. So haben die beiden Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch mit einer Senkung des niederländischen Top-Ratings gedroht, sollte die Regierung die Schulden des Landes nicht in den Griff bekommen. Das würde jedoch unweigerlich dazu führen, dass für aufgenommene Kredite ein höherer Zinssatz bezahlt werden muss und die Refinanzierungskosten steigen. Der derzeitige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte kämpft nun darum, deutliche Einsparungen im niederländischen Haushalt durchzusetzen. Sein Plan ist es, die Mehrwertsteuer auf 21% zu erhöhen, die Beamtengehälter einzufrieren und das Renteneintrittsalter heraufzusetzen. Darüber hinaus möchte Rutte auch bei der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sparen. Welche Auswirkungen diese Politik auf die betroffene Bevölkerung haben kann, zeigt sich in Südeuropa oder den USA. Aufgrund steigender Preise bei Konsumgütern und sinkender Einnahmen der Konsumentinnen und Konsumenten können immer weniger Unternehmen die notwendigen Gewinne machen. In der Folge müssen sie entweder aufgeben oder einen Teil ihrer Belegschaften entlassen. Durch das sich so verkleinernde Nationaleinkommen sinkt der Binnenkonsum weiter, und so geraten weitere Unternehmen unter Druck, die nun ebenfalls Beschäftigte entlassen müssen. Am Ende dieser Entwicklung steht die Stagnation der wirtschaftlichen Prosperität ganzer Volkswirtschaften mit allen folgenden negativen Auswirkungen. Wie diese letztendlich aussehen können, kann derzeit an der US-amerikanischen oder griechischen Mittelschicht betrachtet werden. In den USA ist das Durchschnittseinkommen von Normalverdienern zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges am Ende einer Dekade niedriger als zu deren Beginn. Griechenland trifft es aufgrund fehlender Arbeitslosenunterstützung deutlich härter. Dort ist die Zahl der Menschen, die auf der Straße leben, im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen. Schulden, nichts als Schulden. Auf rund 315 Milliarden Euro belaufen sich die Forderungen privater und staatlicher Gläubiger an die griechische Regierung. Das entspricht, umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung, rund 31.000 Euro pro Einwohner, vom Kleinkind bis zum Greis. Insgesamt beläuft sich der Schuldenstand damit auf 152% des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Die Summe ist so gewaltig, dass sie trotz aller gegenteiligen Beteuerungen griechischer Politiker wohl niemals vollständig zurückgezahlt werden kann. Selbst der Internationale Währungsfonds, der ansonsten nicht gerade für eine besonders generöse Haltung bekannt ist, drängt wieder vehement auf einen neuen Schuldenschnitt für Griechenland. Andernfalls droht der Fonds, künftig keine Kredite mehr zu vergeben. Eine Pleite des Landes wäre dann unausweichlich. Dem griechischen Journalisten und Ökonomen Leonidas Vatikiotis gehen solche Forderungen nicht weit genug. Gemeinsam mit 30 anderen Wissenschaftlern veröffentlichte er 2010 einen Aufruf, in dem das vollständige Aussetzen der Zahlungen an die Gläubiger und ein Ausstieg aus dem Euro gefordert werden. Weil die Strategie des IWF zu einem radikalen Konjunkturrückgang und damit zu einer weiteren Schrumpfung der Staatsfinanzen führen wird. Die Schuldenkrise würde faktisch Verfassungsprinzipien und die Demokratie in Griechenland außer Kraft setzen. Für den Herbst 2012 ruft die Initiative zusammen mit anderen sozialen Bewegungen in Europa zu einer breiten Mobilisierung auf. Als Ausdruck unserer Solidarität mit dem griechischen Volk gegen die illegalen, illegitimen, verabscheuungswürdigen oder nur unzumutbaren Schulden und die internationalen Finanzinstitute. Die Forderung nach einem Schuldenaudit wird von vielen anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen unterstützt. Seit geraumer Zeit fordern linke Parteien, entwicklungspolitische Gruppen und kirchliche Organisationen ein solches Verfahren, das die Verbindlichkeiten eines Staates offenlegen und ihre Legitimität prüfen soll. Beispiele, in denen sich Regierungen weigerten, ihre Schulden anzuerkennen, finden sich lange bevor Griechenland in Schwierigkeiten geriet. So zitieren die Unterstützer eines Audits gerne den Fall Costa Rica gegen Großbritannien. 1917 putschte der frühere Kriegsminister Federico Tinoco in Costa Rica und errichtete eine Diktatur. Anschließend nahm er Kredite zu seinen Gunsten auf und schloss verfassungswidrige Verträge mit britischen Firmen. Nach seinem Sturz weigerte sich die Folgeregierung, diese Schulden zurückzuzahlen, und erhielt vor dem höchsten US-Gericht Recht, da die Kredite und Verträge nur der persönlichen Bereicherung des Diktators dienten. Wenige Jahre später versuchte der russische Jurist Alexander Sack, aus solchen Vorgängen eine völkerrechtlich verbindliche Doktrin abzuleiten. Nach seinem Konzept der illegitimen oder verabscheuungswürdigen Schulden sind staatliche Verbindlichkeiten rechtswidrig, wenn sie von undemokratischen Regierungen aufgenommen und nicht zum Nutzen der Einwohner eingesetzt wurden. Voraussetzung ist, dass der Kreditgeber von diesen Tatsachen gewusst hat. Zu den ersten Regierungen, die sich explizit auf Sachs Doktrin beriefen, gehörten allerdings ausgerechnet die Nationalsozialisten. Nach der Übernahme von Österreich weigerte sich die NS-Regierung, die illegitimen Schulden der Österreichischen Republik zu übernehmen, konnten sich aber damit bei den Gläubigern nicht durchsetzen. Neue Anerkennung erhielt das Konzept nach dem Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein. Die Nachfolgeregierung argumentierte, dass Hussein die ausländischen Kredite dazu benutzt habe, um aufzurüsten, die Bevölkerung zu unterdrücken und Kriege zu führen. Eine Politik, die seine internationalen Kreditgeber billigend in Kauf genommen hätten. Im November 2004 einigten sich Gläubiger und die neue Regierung in Bagdad auf einen stufenweisen Schuldenerlass von 80% der irakischen Auslandsschulden, der höchste, der bisher gewährt wurde. Als Grund wurde jedoch nicht die Illegitimität der Schulden angeführt, sondern der schlichte Umstand, dass das Land nach dem Krieg völlig pleite war. Die Gläubiger entgingen damit allerdings auch der unangenehmen Debatte darüber, wer die Diktatur von Hussein finanziell unterstützt hatte. Internationale Aufmerksamkeit erregte schließlich die Regierung Ecuadors, als sie 2007 eine staatliche Kommission einsetzte, die die Legitimität der Auslandsschulden des Landes bei privaten Banken, IWF und Weltbank prüfte. Der größte Teil dieser Forderungen wurde für illegitim befunden und die Regierung von Präsident Rafael Correa beschloss, nur etwa 30% davon zurückzuzahlen. Die befürchtete Klagewelle der Kreditgeber blieb aus. Wir konnten beweisen, dass es Absprachen zwischen den privaten Gläubigern und den internationalen Finanzinstitutionen gab, um die Gläubiger zu bevorteilen, beschreibt der damalige Außenminister Ricardo Patino den Erfolg seiner Regierung. Wesentlich nüchterner stellt die Deutsche Gesellschaft für Außenwirtschaft den Fall dar. Der Zugang Ecuadors zu ausländischen Kreditgebern ist wegen seiner einseitigen Schuldenumstrukturierung 2008, die von den Analysten als Zahlungsausfall gewertet wird, begrenzt. Korruption hat in Griechenland ebenfalls dazu beigetragen, dass das Land in Schulden versinkt. Das zeigen die Skandale rund um die Olympischen Spiele in Athen. Als Griechenland 1997 den Zuschlag für 2004 erhielt, sollten die Spiele etwas weniger als 1 Milliarde Euro kosten. Tatsächlich musste die Regierung am Ende mehr als 20 Milliarden Euro investieren und dafür hohe Kredite aufnehmen. Insbesondere Siemens und die griechische Filiale Siemens Hellas hatten die Preise für die Zulieferung massiv erhöht. Damit die griechischen Behörden dies akzeptierten und weitere Staatsaufträge vergaben, bestach Siemens Beamte und Politiker, unabhängig davon, ob sie zur PASOK oder zur Neo Demokratia gehörten. Im Frühjahr 2012 einigten sich die griechische Regierung und Siemens nach jahrelangem Streit auf eine Entschädigung in Höhe von 270 Millionen Euro. Die Summe lässt nur erahnen, in welchem Ausmaß Schmiergelder geflossen sind. Auch Daimler, MAN, Thyssen und andere bekannte deutsche Firmen sollen nach Angaben der griechischen Staatsanwaltschaft hohe Bestechungsgelder gezahlt haben. Für Spekulationen sorgte auch ein umstrittener Deal mit der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Bank half 2001 dem griechischen Finanzministerium, die Haushaltszahlen zu frisieren, um die Voraussetzungen für den Euro-Beitritt zu erfüllen. Mithilfe eines Kredits von 2,8 Milliarden Euro und komplizierten Währungsgeschäften gelang es tatsächlich, das griechische Defizit um die erforderlichen 2% zu senken. 4 Jahre später hatte sich der anfänglich so lukrative Deal gänzlich anders entwickelt, als von der griechischen Regierung erwartet. Der ursprüngliche Kreditbetrag hatte sich auf über 5 Milliarden Euro fast verdoppelt. Die Rolle, die Goldman Sachs bei der Frisierung der griechischen Bücher spielte, würde man in jedem schlechten linken Politthriller übertrieben finden, schrieb dazu die FAZ. Auffällig sind zudem die griechischen Rüstungsausgaben. Nach dem aktuellen Bericht des Stockholmer Friedensinstituts gab die Regierung allein zwischen 2007 und 2011 durchschnittlich 3% des Bruttosozialprodukts für den Kauf von neuen Waffen aus. Die übrigen EU-Staaten investierten maximal 1,5%. 2008 war Griechenland sogar der größte Rüstungsimporteur weltweit. 2011 immerhin noch der sechstgrößte hinter 5 asiatischen Staaten. Und obwohl Griechenland weitgehend von Küsten umgeben ist, verfügt die Armee über 1600 deutsche Leopard 2 Panzer, 4-mal so viel wie die Bundeswehr. Gerechtfertigt werden diese Ausgaben durch die angebliche Bedrohung durch den NATO-Partner Türkei. Die größten Rüstungslieferanten kommen aus Deutschland und Frankreich, die zugleich die größten Gläubigerstaaten sind. Selbst 2010, als im Bundestag heftig über neue Hilfszahlungen für Griechenland gestritten wurde, genehmigte die Bundesregierung den Verkauf von U-Booten im Wert von fast 1 Milliarde Euro. Bezahlt werden sollten sie mit den Hilfskrediten, die sie zuvor bewilligt hatte. Weil ein signifikanter Teil der griechischen Staatsschulden aufgrund ähnlicher Geschäfte entstanden ist, halten Kritiker wie Leonidas Vatikiotis einen völligen Zahlungsstopp für legitim. Die Kredite hätten im Wesentlichen dazu gedient, dass sich politische und wirtschaftliche Eliten bereichern konnten, während die Bevölkerung die Kosten tragen muss. Die Begründung ist allerdings widersprüchlich. Griechische Politiker mögen unfähig und korrupt sein. Diktatoren, wie sie Alexander Sack in seinem Konzept voraussetzte, sind sie sicherlich nicht. Ihre Macht basiert vielmehr auf einem klientelistischen System, das nur funktioniert, wenn zumindest auch ein Teil der Bevölkerung durch Ämterpatronage und Begünstigungen profitiert. Zudem resultieren Griechenlands Probleme nicht nur aus den enormen Auslandsschulden, sondern auch aus den geringen Staatseinnahmen. Schätzungen zufolge werden lediglich ein Fünftel der eigentlich vorgeschriebenen Steuerabgaben entrichtet. Während mittlerweile selbst Obdachlose Steuern entrichten sollen, zahlt ausgerechnet der vermögende Teil der Bevölkerung kaum Abgaben. Die Schulden sind somit Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse, nicht nur in der Eurozone, sondern auch innerhalb Griechenlands. Diese lassen sich wohl kaum alleine mit Hilfe juristischer Begriffe verändern. In gewisser Weise könnten die Schulden sogar hilfreich sein. Die Verbindlichkeiten sind so enorm, dass nicht nur Griechenland existenziell gefährdet ist. Ein Staatsbankrott hätte auch für Deutschland dramatische Konsequenzen, zumal die Folgen für die Eurozone gar nicht absehbar sind. Die Gläubiger könnten daher einen weiteren Schuldenschnitt als kleineres Übel vorziehen. Schulden können vor Pleiten schützen, vorausgesetzt, sie sind hoch genug. Und wieder gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute die Chronologie der Nötigung im 4. Akt. Dazu haben wir 12 Beiträge gehört. Alle diese Beiträge sind in der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World erschienen. Und zwar im Sommer 2012. Genauer gesagt von Juli bis September 2012. Und damit verabschiedet sich Dr. Indoktrinator vom Mikrofon als automatische Lesemaschine bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger, auf Wiederhören.